Deutschlandfunk. Kommentar. Bosnien-Herzegowina ist ein Bundesstaat, der aus dem überwiegend von Muslimen bewohnten Bosnien, dem kroatisch geprägten Herzegowina und dem serbischen Teil besteht. Die Mehrheit der serbischen Bevölkerung in der Republika Srpska hat in einem Referendum für die Beibehaltung eines Nationalfeiertags gestimmt, den das Verfassungsgericht zuvor als diskriminierend gegen Nichtserben abgelehnt hatte. Clemens Fehrenkotte kommentiert. Es beginnt wieder die kurze Zeit der verbalen Abrüstung nach hitzigen Tagen und Wochen schweren rhetorischen Sperrfeuers. Wie nach jeder periodisch auftretenden Krise suchen stets dieselben Anstifter der nationalistischen Gefühlstürme, die Gemüter ihrer jeweiligen ethnischen Bevölkerungsgruppe wieder zu besänftigen. Bosniaken und Kroaten brauchten ja nicht in der Republika Srpska mitzufeiern, wenn die dominante serbische Mehrheit jenen 9. Januar in der Teilrepublik als Nationalfeiertag begeht, beruhigt der Parlamentspräsident der bosnischen Serben. Und genau diese Diskriminierung von Bosniaken und Kroaten hatte das Verfassungsgericht in Sarajevo zum Anlass genommen, den Stempel verfassungswidrig auf das symbolträchtige Referendum niederfahren zu lassen. Der Präsident der Republika Srpska, Milorad Dodik, seit über 20 Jahren im politisch für ihn sehr einträglichen Geschäft der nationalistischen Provokationen, kann sich die Hände reiben nach dem an nordkoreanische Verhältnisse erinnernden Ergebnis der Volksabstimmung. Wie immer verschwinden hinter der agitatorischen Nebelwand aus vermeintlichen Bedrohungen die eigentlichen Probleme der Bevölkerung. Die enorm hohe Arbeitslosigkeit von über 40%, der massive Jobverlust unter Dodiks Präsidentschaft, der Wegzug junger Leute. Alles erst einmal vom Tisch. Die lahmen Protestseufzer der Europäischen Union, die sich seit bald 10 Jahren einer aktiven Rolle in Bosnien-Herzegowina versagt, über das populistische Stochern in noch frischen ethnischen Wunden, verhallen wirkungslos. Das Patentrezept der bisherigen EU-Erweiterung auf dem Balkan, Beitrittsperspektive und spätere Mitgliedschaft, sorgen schon für rechtsstaatlichen Wandel und innenpolitische Stabilität, funktioniert im früheren Bürgerkriegsland nicht. Das weiß auch Brüssel und deshalb verlangt es nichts anderes von den Anführern der bosnischen Bevölkerungsgruppen, als dass sie keinen zu großen Lärm verursachen. Washington hat noch weniger Interesse als die EU daran, sich wegen eines rechtlich unverbindlichen Referendums mit dem mächtigen Schutzpatron der bosnischen Serben anzulegen, mit Wladimir Putin. Wirtschaftssanktionen des Westens gegen die bosnischen Serben sind daher mehr als unwahrscheinlich. Für Russlands interventionistische Außenpolitik bietet die Republika Srpska vielmehr ein willkommenes Instrument, um den USA und der Europäischen Union aufzuzeigen, dass Moskau jederzeit die Temperatur im stets aufgeheizten Bosnien-Herzegowina erhöhen kann. Das Machtvakuum, das der Westen durch seine offenkundige Gleichgültigkeit gegenüber dem nicht funktionierenden Staat in den letzten Jahren hinterlassen hat, kommt Washington und Brüssel jetzt teuer zu stehen.